إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونبرأ من الحول والقوة إلا إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وحتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجزه عنا أحسن ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته ودعوته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nach dem schönen Vortrag von meinem Bruder Abu Hamza, Jazahallahu khairan und möge Allah den belohnen, in dem der eigentlich für mich die Fundamente des Glaubens von dem Christentum eigentlich zunichte gemacht hat, und wo ich mir eigentlich wünsche, jeder dieser Leute, die das eigentlich gehört haben und mit der Absicht hierhin gekommen sind, um die Wahrheit zu suchen, müssten die normalerweise diese Wahrheit annehmen und zu Muslime werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Weil diese Rechtleitung, die kommt nur mit der wirklich richtigen, starken Absicht, um die Wahrheit zu suchen. Wenn man diese nicht hat, kommt die, wird die Rechtleitung auch nicht kommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ مُضِلٍ. Wenn Allah recht leitet, es gibt keinen, den dann jemand noch irre leitet. Und wenn Allah jemanden irre leitet, da gibt es auch keinen, der den recht leitet. Das heißt, wir müssen die Wege der Rechtleitung aufsuchen und aufschlagen, damit wir die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Liebe Geschwister im Islam, ich werde inshallah zu den Muslimen sprechen, zu denjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat, zu denjenigen, die sozusagen schon gerettet sind und den Weg eingeschlagen haben. Weil wir auf diesem Weg schon sehr viele gesehen haben, die leider keine Standhaftigkeit auf diesem Weg hatten und die Prüfungen leider nicht gemeistert haben, die leider mitten im Weg auf einmal gefallen sind. Ich werde inshallah ta'ala über die Standhaftigkeit sprechen, weil das eine, den Weg einzuschlagen und die Rechtleitung zu bekommen, ist eine Sache. Aber darauf zu bestehen und weiterzumachen auf diesem Weg, ist die andere Sache, liebe Geschwister. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Die ungefähre Übersetzung: Meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden? Wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft. Allah wird gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen, und er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Liebe Geschwister, seitdem wir auf dieser Welt sind oder mit dem Eintritt in dieser Welt, hast du die Welt der Prüfungen betreten. Bist du in die Welt der Prüfungen und Versuchungen und Verlockungen eingegangen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Besitz gegeben hat, so prüft er dich damit. Woher hast du dieses Besitz? Woher hast du diesen Besitz? Und wo gibst du den aus? Wie gibst du den aus? Hat dir Allah subhanahu wa ta'ala dir Kraft und Gesundheit gegeben, so prüft er dich damit. Wie nutzt du diese Kraft und diese Gesundheit aus? Nutzt du diese Kraft in den Plätzen aus, wo dich Allah subhanahu wa ta'ala sehen will? Oder in den Sachen aus, die dir Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat? Gehst du in die Moschee beten? Machst du Da'wah in Allah? Spendest du? Hilfst du deinen Mitmenschen? Hilfst du deinen gläubigen Brüdern? Oder klaust du? Betrügst du? Gehst in die Diskothek und machst andere Muharramat, andere verbotene Sachen? All diese Sachen auf dieser Erde, liebe Geschwister, sind Prüfungen, wie ich schon sagte. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dazu im Koran: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum بالشر والخير فتنة. Jede Seele wird den Tod kosten, und wir prüfen euch mit Schlechtem und Gutem als Versuchung. Liebe Geschwister, diese Welt ist ein Ort der Prüfungen und Versuchungen und Verlockungen und nicht ein Ort der Beständigkeit und Stabilität. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: I'lamu annama al-hayatu al-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takafurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Wisst, dass das diesseitige Leben nur Spiel und Zerstreuung ist, Schmuck und gegenseitige Prahlerei und Wettstreit nach noch mehr Besitz und Kindern. Es ist wie das Gleichnis von Regen, dessen Pflanzenwuchs den Ungläubigen gefällt. Hierauf aber trocknet er aus und da siehst du ihn gelb werden. Hierauf wird es so zermaltem Zeug. Im Jenseits aber gibt es strenge Strafe und auch Vergebung von Allah und Wohlgefallen. Und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Liebe Geschwister, diese Beschreibung für diese Dunya, für das Diesseits, ist von wem geschrieben? Ist von Allah subhanahu wa ta'ala, dem allmächtigen Herrn, dem Schöpfer von mir und von dir, der Schöpfer, der diese Welt erschaffen hat. Er beschreibt dir dieses Diesseits, dieses Leben und sagt dir, und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhannas, inna wa'adallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahi al-gharur. O ihr Menschen, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr, so soll euch das diesseitige Leben nicht täuschen. Und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allah der Täuscher. Weil diese Sache eine sehr, sehr wichtige Sache ist, liebe Geschwister. Weil, wie ich schon sagte, viele Muslime leider fallen in diesen Prüfungen rein, in diesen Versuchungen rein. Hat sich auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam um seine Umma, um sein Nachkommen Sorgen gemacht. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat sich keine Sorgen um uns gemacht, wie wir leben oder ob jeder von uns ein Auto besitzen wird oder ein Haus oder ein Dach über dem Kopf oder wie auch immer. Nein, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat sich Sorgen gemacht um uns und seine Gemeinschaft und seine Umma und das spätere Leben. Hat Angst um uns, dass das diesseitige Leben uns reinlegt und täuscht. So sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim überliefert wird, Laysa ad-dunya akhsha alaykum. Bei Allah, ich habe um euch keine Angst vor der Armut. Laysa al-faqr akhsha alaykum. Ich habe um euch keine Angst vor der Armut, sondern ich habe Angst davor, dass die Dunya vor euch offen steht, so wie sie den Leuten vor euch offen stand. Wer sind die Leute vor uns? Die Juden und die Christen. Ihr euch dann gegenseitig mit ihnen übertreffen wollt, sie euch dann aber vernichtet, wie sie auch die vor euch vernichtet hat. Und das ist das, was Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam leider heute erlebt. Wir wettstreiten. Wir wollen uns gegeneinander übertreffen. In was? Der eine hat einen Mercedes, ich muss einen BMW haben. Der eine hat eine Villa, ich muss ein Hochhaus haben. Der eine verdient 3.000, ich muss 5.000 haben. Der eine trägt Markenklamotten, ich muss noch bessere tragen. Aber es gibt keinen Wettstreit. Der eine betet nachts 11 Rak'at, ich bete 20. Der eine fastet Montag und Donnerstag, ich faste wie Dawud alaihi salam, jeden zweiten Tag. Der eine hat 1.000 Euro für Sabilillah gegeben, ich gebe 5.000. Nein. Es ist nur der Wettstreit in der Dunya, die leider, wie ich schon sagte, nur ein trügerischer Genuss ist. Liebe Geschwister, die Verführungen sind sehr, sehr viele, vor allem zu unserer heutigen Zeit. Es ist schwer, auf diesem Weg zu bestehen, aber es ist machbar. Denn das Paradies ist eine sehr teure Ware. Ala inna sil'atallahi ghaliya. Ala inna sil'atallahi ghaliya. Ala inna sil'atallahi ghaliya. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Die Ware von Allah ist sehr teuer. Die Ware von Allah ist sehr teuer. Die Ware von Allah ist sehr teuer. Die Ware von Allah ist das Paradies. Denkt ihr, wir kommen so einfach ins Paradies rein? Ohne Taten, ohne Opfer zu bringen. Nur in unserem Leben. Wenn du nicht arbeiten gehst, bekommst du keinen Lohn. Selbst von den Ämtern, wenn du nicht läufst, Papierkram besorgst, bekommst du nichts. Es gibt nichts umsonst. Eine logische Sache. Machst du was, kriegst du was. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala musst du dich nur ein wenig anstrengen. Und er kommt dir mit voller Barmherzigkeit entgegen. So, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Allah, der Allmächtige subhanahu, dein Schöpfer, erwartet dich und ruft dich immer wieder dazu auf, um auf diesem Weg zu bestehen. Es wird immer wieder geheult und gesagt, die Verführungen sind sehr viel. Meine Umgebung, Frauen, Zeitschriften, Fernseher, Musik, alles Verführungen. Es ist schwer, auf diesem Weg standhaftig zu bleiben. Was ist mit unseren Vorgängern, den Sahaba radhiyallahu anhum? Was hatten die da alles, was haben die alles durchgemacht? Was mussten die alles für den Islam durchmachen? Hat jemand schon überlegt, dass er sein Leben lässt für Islam? Ich denke nicht. Die Sahaba radhiyallahu anhum haben das Beste, das Wertvollste haben sie für den Islam geopfert. Wir opfern für den Islam, wenn wir was opfern, unsere restliche Zeit. Alles hat Vorrang, Arbeit, Frau, Kinder, Urlaub, Hobbys, Sport, alles hat Vorrang. Und wenn dann noch 10 Minuten bleiben, dann muss ich mal gucken, vielleicht schaffe ich das. Nein, liebe Geschwister, so wird die Ware von Allah subhanahu wa ta'ala nicht verlangt. Und so wird die Ware von Allah subhanahu wa ta'ala nicht erreicht. Und weil die Standhaftigkeit auf diesem Weg eine sehr, sehr wichtige Sache ist, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der sahih ist, bei Bukhari überliefert wird, ich nehme nur einen Abschnitt inshallah von dem Hadith. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt ungefähr übersetzt: Und einer tut die Taten der Paradiesbewohner, so dass zwischen ihm und dem Paradies nur noch eine Elle ist. Die ganze Zeit Paradiesbewohner Taten gemacht. Aber dann kommt das Problem. Keine Standhaftigkeit. Kommt eine Versuchung und er fällt durch. Und dann kommt der Tod und er stirbt und er stirbt auf die Taten von den Höllenbewohnern. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann aber tut er eine Tat der Höllenbewohner und so tritt er in die Hölle ein. Wal'iyadhu billah, möge Allah mich und euch davor bewahren. Warum, liebe Geschwister? Imam ibn Qayyim alayhi rahmatullah sagt, erklärend zu diesem Hadith, dass derjenige diese Taten getan hat, aber falsch getan hat. Oder nicht hundertprozentig richtig. Und dann am Ende, weil diese Taten nicht komplett waren, nicht richtig waren, yasbiqu alayhi al-kitab. Kommt dann sein Ende gleich seiner Taten, weil die Taten nicht richtig waren. Und dann ist er von den Höllenbewohnern, wa'iyadu billah. Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah sagt, du sollst wissen, dass das schlechte Ende demjenigen passieren wird, dessen Inneres wie sein Äußeres ist. So etwas ist noch nie passiert oder bekannt gewesen oder geworden. Yani, das heißt, wenn jemand sein Inneres ist genauso wie sein Äußeres, dem wird so ein schlechtes Ende nie passieren, inshallah. Aber einer, der falsch ist, der von der Erscheinung her für uns Paradiesbewohnertaten hat, aber sein Inneres falsch ist, dem wird wohl iyadu billah so ein schlechtes Ende passieren. Sondern es passiert demjenigen, der falsch gedacht hat oder immer wieder große Sünden begangen hat. So kann es passieren, dass er diese Taten vor dem Tod macht oder machen wird und dann stirbt, ohne eine Reue von diesen Taten gemacht zu haben. Wal-iyadu billah. Liebe Geschwister, Schwäche und keine Standhaftigkeit ist keine Eigenschaft von den Leuten des Glaubens, liebe Geschwister. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, uns diese Leute erklären und warnen vor diesen Leuten. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Und unter den Menschen gibt es manchen, die Allah nur am Rande dient. Wenn es was Schönes gibt im Islam, dann ist es schön. Wenn es aber auf die Mütze gibt, dann zieht er sich zurück. Auf Stress habe ich keine Lust. Islam ist schön, nur wenn es um was Schönes geht. So wie die meisten Muslime, möge Allah uns alle gemeinsam recht leiten, heute leben. Der Allah nur am Rande dient, wenn ihn etwas Gutes trifft, ist er damit beruhigt. Doch wenn ihn eine Versuchung trifft, macht er eine Kehrtwende. Wörtlich macht er oder kehrt seinen Gesicht dem Glauben. Er verliert, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann zu so einer Person, er verliert das Diesseits und das Jenseits. Das ist der deutliche Verlust. Das ist der deutliche Verlust. Und wenn man sich der Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, anschaut, fällt auf, dass manche Leute vom Trinken von seiner Quelle Al-Kawthar abgehalten werden, wie in dem Hadith, der bei Sahih Muslim überliefert wird. Wir wissen, dass Yawm al-Qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an der Quelle Al-Kawthar auf seine Umma warten wird. Wer wird auf dich warten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wartet auf dich an der Quelle von Kawthar. Und was wirst du von ihm bekommen? Du wirst was zu trinken von seiner Hand bekommen, bi abihi wa ummi sallallahu alaihi wasallam. Wenn du getrunken hast, du wirst nie wieder Durst bekommen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wirst du das bekommen. Aber es werden auch manche davon abgehalten. Manche kommen und wollen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was zu trinken bekommen. Aber dann kommen die Security. Die Engel, Al-Malaika, und sagen, stopp, nicht weiter. Bis hier und nicht weiter, zurück. Was ist das für eine Blamage, liebe Geschwister? Du wirst vor der ganzen Menschheit bloßgestellt. Du kommst zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der sagt, suhfan, suhfa. Verschwinde, verschwinde. Weg von mir, weg von mir. Allahu Akbar. Stellt euch das bildlich vor, liebe Geschwister. Denkt daran, weil das ist die Wahrheit. Und das ist der wahre, die wahre Sache, um was es wirklich hier auf dieser Welt geht. Weil diese Welt, was du hier machst, erntest du dort. Und das muss uns bewusst sein. Warum werden die Leute zurückgestellt, zurückgeschickt? Warum wird ihnen gesagt, Zuhran, Zuhran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Barmherzige, sagt, warum? Die sind von meinem Anhang, die sind von meiner Umma. Nein, ja Rasulullah. Nein, oh Gesandter. Sie haben sich geändert nach dir. Oder sie haben Änderungen gemacht nach dir. Das ist der Fehler. Die haben nach dir den Versuchungen nicht gehalten. Die haben die Prüfungen nicht gemeistert. Die wollten alles schön haben. Die wurden geprüft. Auf der Arbeit wollte er beten und sein Chef hat ihm gesagt, nein, gibt's nicht. Er hat gesagt, okay, Geld ist wichtiger. Sie wollten ihr Kopftuch tragen, aber da war viel Stress und der hat ihr Kopftuch leider dafür aufgegeben. Daran müssen wir denken, liebe Geschwister. Und viele, viele andere Sachen. Manche folgen dem Weg und wenn dann irgend so eine kleine Prüfung kommt, der Sohn wird krank oder irgendeine Geldsituation, warum nur ich? Was habe ich getan? Nein. Du wirst geprüft. Liebe Geschwister, Gold, wenn er gefunden wird, wie wird dieser Staub und dieser Schmutz von ihm weggemacht? Mit Feuer. Damit dann nur reines Gold da ist, das dann glänzt. So bist du ja Muslim. So bist du Gläubiger. Du wirst geprüft, damit Allah subhanahu wa ta'ala sieht, ob du wirklich wahrhaftig an seiner Religion hältst oder du lügst. Liebe Geschwister, im Zusammenhang mit der Standhaftigkeit sagt Abu Darda radiallahu anhu, drei Sachen bringen mich zum Lachen und drei Sachen bringen mich zum Weinen. Zum Lachen bringt mich derjenige, der Hoffnung und Zielstrebigkeit der Dunya zugewendet hat, obwohl der Tod nach ihm verlangt. Das sind Leute, die verstanden haben, um was es geht. Die haben sich Sorgen gemacht, die haben daran gedacht. Genauso wie wir denken, wie komme ich an einen Job dran? Wie zahle ich meine Miete? Wie kann ich Geld sammeln, damit ich ein Auto habe? Wie kratze ich das Geld zusammen, damit ich einen Führerschein mache? Das sind unsere Sorgen leider heute. Die Sahaba, deren Sorge war, was nach dem Tod kommt. Und einer, der unbekümmert lebt und sich vergessen hat, aber er nicht vergessen ist. Und einer, der laut lacht, obwohl er nicht weiß, ob Allah zufrieden oder zornig mit ihm ist. Und zum Weinen brachte mich das Verabschieden der lieben Freunde Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sein Anhang. Die Furcht vor dem jüngsten Tag und das Stehen vor Allah, Yawm al-Qiyamah. Wo das Versteckte ans Licht kommt und ich nicht weiß, ob ich ins Paradies oder in die Hölle gehe. Das waren ihre Sorgen. Darüber haben sie sich Gedanken gemacht. Weil diese Sache so eine große Wichtigkeit hat, sprach sogar der beste Mensch auf Erden, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu jeder Zeit dieses Bittgebet: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O der, der die Herzen umwandelt, halte mein Herz standhaft auf deine Religion. Wer? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was soll ich und du sagen? Was soll du und ich dann sagen, lieber Bruder? Das war ein ständiger Dua, ein ständiger Bittgebet von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ummu Salama, eine seiner Frauen, sprach zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, du erwähnst sehr oft diesen Dua. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sprach, ja Ummu Salama, es gibt keinen Sohn Adams, dessen Herz nicht zwischen zwei Fingern von den Fingern Allahs ist. Wenn er will, stärkt er, und wen er will, lässt er abschweifen. Dann las Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dann las Mu'ad, der diesen Hadith überliefert, den Vers in Surah 3, Vers 8. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Unser Herr, lass unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast, und schenke uns Erbarmen von dir aus. Du bist ja der unablässige Schenkende. Liebe Geschwister, Standhaftigkeit zeigt sich in der Regelmäßigkeit der Taten. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, als er gefragt wurde, welche Tat Allah subhanahu wa ta'ala am liebsten ist oder am liebsten sei, das, was regelmäßig verrichtet wird, auch wenn es wenig ist. Der Hadith ist bei Bukhari und Muslim überliefert. Imam Muslim überliefert, dass die Familie von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn sie eine Tat taten, sie diese dann festmachten. Imam an-Nawawi rahimahullah sagt, das heißt, dass sie diese Tat immer wieder regelmäßig taten. Das richtige Verständnis, liebe Geschwister, für das Wort Islam und die Wirklichkeit des Islams ist der Glaube und die Standhaftigkeit. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, schau, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam den Gefährten antwortete, als dieser ihn fragte, sag mir eine Aussage im Islam, nach der ich keinem nach dir frage. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Sprich, ich glaube an Allah und halt dich dran. Und sei standhaftig auf diesem Weg. Dieser Hadith ist bei Imam Muslim überliefert. Und schau, wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam seine Gefährten leitete, indem er zu einem von ihnen sagte, Ja Abdullah, sei nicht wie der, der das Nachtgebet verrichtet hat, doch es jetzt nicht mehr tut. Das heißt, wenn man eine Tat tut, muss man auch diese Tat immer wieder verrichten, auch wenn es wenig oder eine kleine Tat ist. Regelmäßig tun. Wenn man was spendet, auch wenn es nur ein Euro ist, lieber regelmäßig als viel und was aufhört. Wenn man nachts betet, lieber wenig und regelmäßig als viel und dann aufhört. Die Regelmäßigkeit ist ein Zeichen für Standhaftigkeit auf diesem Weg. Ich gebe inshallah ein Beispiel für Prüfungen auf diesem Weg und wie Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener prüft. Dieser Hadith ist sehr, sehr bekannt. Der wird von Abu Huraira überliefert bei Bukhari und Muslim. Dieser Hadith zeigt uns, dass diese Welt ein Ort der Prüfungen und Verlockungen ist. Ich werde inshallah versuchen, diesen Hadith zusammenzufassen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, es waren drei Personen von Bani Israel. Der eine leberkrank, diese Hautkrankheit. Der andere hatte keinen Haarwuchs. Und der dritte war blind. Allah subhanahu wa ta'ala wollte diese drei Menschen prüfen. So schickte er zu ihnen einen Engel. Er kam zu demjenigen, der die Hautkrankheit hatte, und sagte zu ihm, was ist dein größter Wunsch? Er sagte, eine schöne Hautfarbe. Eine schöne Haut. Und das, wovor sich die Leute bei mir ekeln, soll weggehen. Der Engel streichte mit seiner Hand über ihn und dieser Makel verschwand und er bekam eine schöne Haut und eine schöne Hautfarbe. Der Engel sagte, was für einen Besitz hast du am liebsten? Er sagte, Kamele. Er bekam eine trächtige Kamelstute und der Engel sagte, Barakallahu laka fiha. Allah soll dir dies vermehren. Der Engel ging dann zu demjenigen, der keinen Haarwuchs hatte und fragte, was hast du am liebsten? Was ist dein größter Wunsch? Er sagte, schöne Haare und das, wovor sich die Leute bei mir ekeln, soll weggehen. Der Engel streichte über ihn und der Makel verschwand und er bekam schöne Haare. Er fragte, was für einen Besitz hast du am liebsten? Er sagte, Kühe. Er gab ihm eine trächtige Kuh und der Engel sagte, Barakallahu laka fiha. Allah soll dir dies vermehren. Dann kam der Engel zu den Blinden und fragte, was ist dein größter Wunsch? Der Mann antwortete, Allah soll mir meine Sehkraft geben, damit ich die Menschen sehen kann. Er streichte über ihn und Allah gab ihm seine Sehkraft. Was für einen Besitz hast du am liebsten, fragte er. Er sagte, Schafe. Und er bekam ein trächtiges Schaf. Und der Engel sagte, Barakallahu laka fiha. Der Besitz vermehrte sich. Der eine hatte dann ein Flussbett voller Kamele, der andere voller Kühe und der andere voller Schafe. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt kommt die Prüfung. Jetzt testet Allah subhanahu wa ta'ala, wer standhaftig bleibt und wer nicht. Allah subhanahu wa ta'ala schickte ihnen nochmal den Engel, aber diesmal bei jedem Einzelnen in der Gestalt, in der er vorher war. Er kam zu dem ersten mit der Hautkrankheit, in derselben Gestalt, wie er vorher war. Und sagte zu ihm, ich bin ein armer Mensch, ein armer, mittelloser Mann auf meiner Reise und ich habe keine Hilfe außer Allah und dann dich. Ich frage dich im Namen desjenigen, der dir diese schöne Hautfarbe und diese schöne Haut und deinen Besitz gegeben hat, bitte gib mir einen Kamel, mit dem ich weiterreiten kann. Er sagte zu ihm, tut mir leid, ich habe viele Verantwortungen, viele Ausgaben, viel zu tun, hat vergessen, dass er genauso aussah vor einigen Momenten. Da sagte der Engel, als ob ich dich nicht kenne. Hattest du nicht auch diese Hautkrankheit? Und die Leute ekelten sich vor dich. Arm und besitzlos. Und Allah hat diese Krankheit weggemacht und Allah hat dir diesen Besitz gegeben. Und jetzt noch schlimmer. Er hat dann gesagt, ich habe diesen Besitz einen nach dem anderen geerbt. Undankbar. Hat vergessen, wie er früher war. Hat vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn gegeben hat. Habe ich geerbt. Ich habe hart dafür gearbeitet. Habe hart dafür geschwitzt. Und diese Sachen müssen jeden von uns auch ansprechen. Wenn du gerufen wirst, für Allahs Weg zu spenden, für Allahs Weg aufzurufen, zu dieser Wahrheit aufzurufen. Was sagst du denn? Sagst du, ich bin bereit, Bismillah, hier, ich bin dabei? Oder sagst du, ich habe keine Zeit? Dieser ist durch die Prüfung gefallen. Hat die Prüfung nicht gemeistert. Habe ich nicht gesagt, lieber Bruder, liebe Schwester, dass diese Welt ein Ort der Prüfungen und Versuchungen ist und Verlockungen ist? Als Allah ihn gab, vergaß er, wie er früher war. Und er wurde hochmütig dann noch zu. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, den Menschen ansprechend, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht, der dich erschaffen und dabei zurechtgeformt und wohlgebildet gemacht hat und dich in welcher Gestalt er wollte zusammengefügt hat? O Mensch, dich hat Allah erschaffen. Dir hat Allah die Sehkraft gegeben. Dir hat Allah Hände gegeben. Dir hat Allah Füße gegeben. Dir hat Allah eine Zunge gegeben. Dir hat Allah eine Nase gegeben. Dir hat Allah Gesundheit gegeben. Dir hat Allah Reichtum gegeben. Und was ist dein Dankeschön? Du sagst, es gibt keinen Gott. Du sagst, es gibt drei Götter in einem. Du sagst, ich bete nicht. Du wirst aufgerufen zu spenden. Du sagst, ich spende nicht. Allah hat dir befohlen, fünfmal am Tag zu beten. Du sagst, nein, ich bete nicht. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Wenn jemand, ein Mensch, dir nur ein Geschenk gibt, ein kleines Geschenk, dir nur was ausgibt, eine Pommes oder eine Wurst, sagst du Dankeschön. Allah, der Allmächtige, dein Schöpfer, hat dich erschaffen und so viele Gaben gegeben. Und es gibt kein Dankeschön. Allah braucht dein Dankeschön nicht. Dein Dankeschön für Allah ist, indem du dich selbst vor der Hölle rettest, vor seiner Bestrafung rettest, indem du seinen Weg folgst, indem du das machst, was er dir vorgeschrieben hat. Sein Dankeschön ist, dass du dich vor der Strafe rettest. Dass du dich selbst rettest. Zurück zum Hadith, meine lieben Geschwister. Schaut, dieser Satz von drei Wörtern vielleicht, ich habe es geerbt, war der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala seine Gabe wieder zurücknahm. Und Allah dann wütend, zornig auf diesem Diener war. Der Engel sprach dann zu ihm, wenn du lügst, so soll Allah dich wieder so machen, wie du vorher warst. Imam ibn Hajar, rahimahullah, sagt, und Allah machte ihn zu seiner vorherigen Gestalt. Was für eine Strafe. Die logische Konsequenz. Wenn du eine Prüfung nicht bestehst, fällst du durch. Wenn du in einer Klausur nicht minimal, also ausreichend schreibst, mangelhaft, ungenügend, fällst du durch. Und da war die logische Konsequenz, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn seine Gabe wieder zurücknahm. Von ihm seine Gabe wegnahm. Dann ging der Engel zum zweiten und sagte ihm dasselbe wie dem ersten. Ich bin ein hilfloser, mittelloser Mann auf meiner Reise. In dem Namen von Allah, also von demjenigen, der dir Haare auf den Kopf gegeben hat und diese Sache wieder von dir und dir so viel Reichtum gegeben hat, ich bitte dich, hilf mir auf meiner Reise mit einer Kuh, damit ich weiterreisen kann. Zu viel Verantwortung, zu viele Kosten, kann ich nicht. Und guck mal, überleg mal, liebe Geschwister, was ich am Anfang gesagt habe, die hatten nicht 10 Kühe oder 10 Kamele oder ein Flussbett. Das heißt, wenn man eine Kuh davon weggibt oder ein Kamel davon weggibt, dann würde ihm gar nicht auffallen, wenn er weglaufen würde. Aber der Mensch, wenn er nicht Allah subhanahu, wenn dieser Glauben und diese Standhaftigkeit auf diesem Weg nicht stark genug sind, dann fällt er in so einer leichten Prüfung durch. Ich kann dir nicht helfen. sagte, als ob ich dich nicht kenne. Du warst doch genauso wie ich. Genauso wie ich aussehe, warst du doch vorher. Und Allah hat dir das gegeben und das gegeben. Er sagt, nee, das habe ich alles geerbt. Einer nach dem anderen geerbt. Und sprach wieder zu ihm, wenn du lügst, soll Allah subhanahu wa ta'ala dich zu deiner vorigen Gestalt machen. Und Allah machte ihn wieder zu der vorigen Gestalt. Und dann kam er zu den Blinden. Der Engel kam dann zu den ehemals Blinden und sagte zu ihm, ich bin ein armer, mittelloser Mann auf meiner Reise und ich habe heute keine Hilfe außer von Allah und von dir. Und dann von dir. Ich frage dich im Namen desjenigen, der dir die Sehkraft gegeben hat, gib mir ein Schaf, das mich auf meiner Reise versorgt. Er sagte, und hier sieht man, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala auf seinem Weg festigt, diejenigen, die standhaftig sind auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut euch die Antworten von denjenigen, die leider durchgefallen sind und von einem, der stark im Glauben ist. Er sagte, ich war blind und Allah, er gab die Ni'am, die Gabe zurück zu denjenigen, der ihm die Gabe gegeben hat und hat es nicht geleugnet. Ich war blind und Allah gab mir meine Sehkraft. So nimm, was du willst und lass, was du willst. Und dann noch mehr. Guckt euch den Glauben und den Iman an. Bei Allah, Wallahi. Ich werde dir nicht übel nehmen, was du nimmst oder wie viel du lässt. Und Allah alam in einer Überlieferung, mir ist lieber, du nimmst mehr als weniger. Der Engel sagte, behalte deinen Besitz. Ich will deinen Besitz nicht. Ihr wurdet geprüft, Allah ist mit dir zufrieden und zornig auf die beiden anderen. Allahu Akbar. Es ist nicht wert, die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala für sowas zu erlangen. Sowas Kleines zu opfern für was? Für die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil dies eine sehr, sehr wichtige Sache ist, liebe Geschwister, hat es einen sehr, sehr großen Stellenwert. Bei wem? Bei den Leuten des Glaubens und bei den Leuten, die das verstanden haben. Sie waren nämlich immer in großer Sorge. Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, das war immer die Sorge von den Leuten des Glaubens. Das war immer ihr Bittgebet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Unser Herr, lass unser Herz nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast, und schenke uns Erbarmen von dir aus. Du bist ja der unablässige Schenkende. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, diese Leute erklären und die Zeichen von diesen Leuten zeigend, وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ihre Worte waren nichts anderes, als dass sie sagten, unser Herr, vergib uns unsere Sünden und die Maßlosigkeit in unserer Angelegenheit. Festige unsere Füße auf den Glauben und hilf uns gegen das ungläubige Volk. Die Prüfungen, liebe Geschwister, sind von der Stärke des Glaubens abhängig. Das heißt, desto stärker dein Glauben ist, desto schlimmer oder desto stärker ist die Prüfung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wird gefragt, welche Leute haben die schwierigsten Prüfungen? Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Propheten. Die Propheten. Und dann ihresgleichen. Und dann ihresgleichen. Der Mann wird geprüft je nach seinem Glauben. Wenn er in seinem Glauben Stärke hat, ist die Prüfung schwieriger. Ist jedoch Schwäche in seinem Glauben, ist die Prüfung dementsprechend. Und die Prüfung kann so lange auf einem Diener bleiben, bis dieser ohne Sünde auf der Welt läuft. Allah subhanahu wa ta'ala prüft dich. Will er dich bestrafen? Will er was Schlechtes mit dir? Nein, du wirst so hart bestraft, bis du diese Dunya verlässt. Und was? Du hast eine weiße Weste. Wallahi, liebe Geschwister, ich habe das erlebt. Ich habe einen Freund, damals gehabt, rahimahullah. Ich denke so von denen, und Allah weiß am besten, lawalaw zakiha an Allah. Dieser Bruder, liebe Geschwister, war damals mit, wir waren eine Gruppe Jugendlicher, und wir waren nicht so stark praktizierend. Wir sündigen immer noch, aber wir haben größere Sünden sozusagen immer wieder gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alle dann gemeinsam, alhamdulillah, recht geleitet. Und dieser Bruder, liebe Geschwister, dann wollte er mit drei anderen Freunden, wollten die Umrah machen. Also nach Mekka fahren. Als die nach Umrah fahren wollten, muss man ja diese Impfung machen davor. Er ist dann zum Arzt gegangen, eine ganz normale Untersuchung. Und er hatte irgendwie beim Urinieren so Schmerzen gehabt. Hat sich normal untersuchen lassen. Auf einmal kam die Diagnose. Er musste natürlich erstmal zum Krankenhaus. Und dann kam die Diagnose, mit Allah subhanahu wa ta'ala uns alle gemeinsam davor schonen und davor retten: Prostatakrebs. Mit 21 oder 20 Jahren. Ich kann mich nicht erinnern, Allah. So circa. Liebe Geschwister, wer Ahnung davon hat, diese Krankheit, bis dahin, Allah a'lam, wurde aufgezählt, den Menschen, die diese Krankheit mit diesem Alter schon bekommen. Sehr, sehr gering. Nicht normal eigentlich, dass so ein junger Mensch so eine Krankheit bekommt. Und wenn man die bekommt, dann im späteren Alter. Al-Muhim, liebe Geschwister, Allah hat geschrieben, dass er nicht mitkommt, die Umrah zu machen. Wurde behandelt. Nach einer Zeit ging es ihm, alhamdulillah, besser. Und dann wieder schlechter. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm irgendwie Kraft gegeben. Und die Ärzte haben die ganze Zeit gesagt, in jedem Moment wird er sterben. Irgendwie hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm wieder Kraft gegeben. Kurz vor Hajj-Zeit, vor der Pilgerzeit. Und das war sein größter Wunsch, dass er diese Städte besucht. Mekka und Medina. Die Städte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm sein Traum erfüllen lassen. Er hat die Kraft genommen, und wer Hajj war, weiß, wie anstrengend es dort ist. Hat die ganzen Rituale, alhamdulillah, gemacht und ist wieder zurückgekommen. Sah wieder ganz normal aus. Dieser Bruder, der hat auch so Bodybuilding gemacht, mashallah, ein sehr, sehr kräftiger Bruder war das. Gut aussehender. Als er krank war, diese Chemotherapie, die Haare weg, alles dünn. Danach ging es wieder besser. Und dann auf einmal kam die Krankheit wieder zurück. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn geprüft mit dieser Krankheit. Wallahi, liebe Geschwister, ich bezeuge bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass dieser Bruder Allah und seinen Propheten und diese Religion gelebt. Waren in diesen Momenten, wo er krank war, wo er manchmal sogar nicht bei sich war, die Religion. Wie können wir Da'wah machen? Er hat Geld gegeben, zum Beispiel für CDs drucken und so weiter. Seine Sorge war, wie kann ich, er kam aus Afghanistan, wer ist derjenige, der Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim auf Afghanisch übersetzen kann, und ich gebe das Geld dafür. Wallahi, Allah, im Sterbebett. Und das waren seine Gedanken, waren das. Sein Gesicht kommt mir immer wieder vor Augen. Wallahi, heller wie das Licht. Nur. Und ich denke bei Allah, dass er von dieser Dunya abgegangen ist, ohne Sünde, inshallah. Wenn wir den so angucken, denken wir, warum? Mit 24 Jahren? So jung? Und der war auch Geschäftsmann. Alhamdulillah, ich habe diesen Weg eingeschlagen, und zu Hause sagen die aber zu mir, ich bin verrückt. Das haben sie schon zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Bist du besser als Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sei stolz darauf, dass sie das sagen. Das zeigt, dass du den richtigen Weg eingeschlagen hast. Denkst du, wenn du den richtigen Weg von Allah subhanahu wa ta'ala einschlägst, kommen die dir mit Rosen? Und Geschenken entgegen. Nein. Viele Brüder kommen wie Schwert von zu Hause rausgeschmissen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurde vor dir rausgeschmissen. Von Mekka. Die Auswanderung. Warum hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die Auswanderung gemacht von Mekka nach Medina? Aus Spaß? Weil er da besser verdienen kann? Nein. Als er beim Auswandern war, schaute er nach Mekka zurück und sagte: Wallahi, ich schwöre bei Allah, es gibt keine Stadt, was mir lieber ist als diese Stadt. Und wenn deine Leute mich nicht aus dir rausgeschmissen hätten, würde ich nicht weggehen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bist du besser als Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nein. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betet im Haram. In Mekka, in Kaaba, vor der Kaaba betet. Und dann kommen die Kuffar von Quraysh. Was machen die? Die bringen die Nachgeburt eines Kamels und schütten die auf Weg auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wo der in der Niederwerfung ist. Vor Allah subhanahu wa ta'ala betet, die Nachgeburt, der ganze Dreck, der in dem Tier drin ist, wird auf den Kopf von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Damit diese Religion zu mir und zu euch gekommen ist. Damit diese Wahrheit zu uns gekommen ist. Bis seine Tochter Fatima radiallahu anha gekommen ist und das von ihm weg entfernt. Al-Bukhari überliefert, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eines Tages in der Kaaba betete, als dann Uqba ibn Abi Mu'ayt kam, einen Stoff nahm und ihn um den Hals wickelte und ihn erwürgte damit. Er erwürgte ihn so lange, bis Abu Bakr radiallahu anhu kam und das von seiner und ihn von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam von ihm losreißte. Als er nach Taif rausgegangen ist, wie der Bruder schon gerade sagte, unsere Nachbarn sind ein paar Meter von uns weit weg entfernt. Lassen wir unsere Nachbarn. Unsere nächsten Familienangehörige. Manche von uns, unsere Mütter, unsere Väter, unsere Brüder, unsere Onkels. Die nächsten Familienangehörige. Sprechen wir mit denen über Islam? Sagen wir denen, Ittaqullah, fürchtet Allah, fürchtet Allah. Wenn die eine Sünde machen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist rausgegangen von Mekka nach Taif, ca. 150 Kilometer. Und da gab es keinen Zug, kein Auto, kein Flugzeug. Er ist da rausgegangen. Warum? Um die Botschaft zu verkünden. Um jemanden zu suchen, der ihm hilft. Um für Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Um den Islam zu verbreiten. Mit was wird er empfangen? Mit Blumen? Mit einem roten Teppich? Mit Geschenken? Nein. Sie hetzen die Kinder und die Verrückten und die geistig Behinderten auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und bewerfen den mit Steinen und schlagen den Baby sallallahu alaihi wasallam. Die schlagen ihn Blut, bis er blutet. Sallallahu alaihi wasallam. Und dann schaut euch die Barmherzigkeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala schickt ihm den Engel der Berge zu ihm und sagt nur ein Wort. Gib uns den Befehl an den Engel der Berge und Allah subhanahu wa ta'ala klappt die zwei Berge auf denen zusammen und vernichtet ihn. Als ob es diese Worte nie gab. Was sagt der Barmherzige bi abi wa ummi sallallahu alaihi wa sallam? Sagt nein. Ich hoffe, dass ihr Nachkommen, von ihren Nachkommen, welche rauskommen, die Allah subhanahu wa ta'ala allein anbeten. Das war die Hoffnung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wurdest du geschlagen für diese Religion? Wurdest du gefoltert für diese Religion? Oder sind das nur so kleine Gelüste, die man nicht widerstehen kann? Momente von Gelüste, die man nicht widerstehen kann. Wallahi, wir müssen uns schämen. Das waren jetzt Beispiele von Prüfungen mit Qualen und Folter. Und dann wurde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sogar mit Besitz geprüft. Diese Geschichte ist bei manchen Gelehrten daif, aber also allgemeine Verständnis ist sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die hochrangigen Leute oder die Stammesführer von Quraysh, kamen zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und sagten zu ihm, zu seinem Onkel und sagten ihm: Wir haben ein Angebot für diesen Mann. Der lässt uns nicht in Ruhe, wir machen ihm ein Angebot. Sag ihm, wenn er will, dass er der Reichste von uns sein soll, wir sammeln ihm alle Geld und geben denen, dass er der Reichste von uns ist. Will er die schönste Frau heiraten? Wir besorgen ihm die schönste Frau und geben sie ihm. Will er ein König sein? Wir machen ihn zu unserem König. Wenn er Ehre will, so soll er der Oberhaupt von uns sein. All diese Verführungen und Verlockungen für was? Dass er den Islam aufgibt. Was sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jeder soll sich mal in dieser Situation versetzen. Wallahi, die Muslime verraten die Religion, den Islam. Brauchst du dir nichts zu geben. Umsonst, kostenlos. Und da gibt es einige, die sich drum kloppen. So ein Müll zu machen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt: Wallahi, ich schwöre bei Allah, wenn sie die Sonne runterholen würden, auf meiner rechten legen würden und den Mond auf meiner linken, dass ich diese Religion aufgebe, niemals. Niemals! Deswegen den Vers, den Bruder Ibrahim am Anfang gelesen hat: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Es gibt keinen besseren Job. Es gibt nichts Besseres, als zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen und Gutes zu tun und zu sagen: Ich gehöre zu den Muslimen. Jeder von uns soll sich bewusst sein und soll wissen, dass wenn man zu dieser Religion aufruft, oder wenn man sich bereit erklärt, für diese Religion zu arbeiten, dass es keine freiwillige Sache ist, sondern du wurdest auserwählt. Du wurdest auserwählt. Du übernimmst den Job der Propheten. Und das ist eine Ehre für dich. Es sind Prüfungen, liebe Geschwister, die der beste Mensch auf Erden meistern musste und durchmachen musste. Und hier sehen wir, wie seine Gefährten auch auf diesem Weg standhaftig geblieben sind. Eine sehr, sehr bekannte Geschichte, die bei Bukhari überliefert wird, des Sahabi Khabbab ibn al-Arad radiallahu anhu, kam zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, während Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in der Kaaba lag. Er sprach zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm: Ja, Rasulullah, machst du keine Bittgebete für uns? Bittest du nicht Allah um einen Sieg? Weil die Sahaba, die wurden da, nicht wie wir, die wurden da richtig gefoltert, bestraft, richtig in die Enge genommen. Dieser Sahabi kam zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und sagte zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ja, Rasulullah, machst du kein Bittgebet für uns? Dass Allah subhanahu wa ta'ala endlich mal uns aus dieser Situation rausholen kann? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurde knallrot. Sauer. Setzte sich hin und sagte: Vor euch gab es Leute, die mit Segen zersägt wurden. Durch Knochen, Fleisch und Nerven. Und dies brachte sie nicht von ihrer Religion ab. Und Allah, das muss uns bewusst sein, und Allah wird diese Religion vollenden, sodass der Reiter von Sana'a në Hadramaut rajt të të luan së Allahat. Vendas vendas prüfungen sind die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam durchgemacht hat und er ist unser Prophet, so wurden auch seine Gefährten geprüft, liebe Geschwister, wie zum Beispiel Bilal. Diese Geschichte ist sehr sehr bekannt, weil wir die in dem Film Risala sehr oft sehen. Bilal radiallahu anhu, der Diener war, wird zu der Zeit, wo die Sonne am stärksten am Scheinen ist, in der Wüste, in Arabien, in Mekka, im Boden mit Ketten festgemacht. Und die Sonne reicht schon als Strafe und Folter. Und dann wird er noch gepeitscht. Und dann kommt noch ein Stein auf seinem Bauch. Und was soll er dafür tun? Er soll Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beleidigen und von Islam abtreten. Hat Bilal radiallahu anhu direkt gesagt, nee, ich habe damit nichts zu tun. Der Rasulullah, ja, der ist ein bisschen streng. Der sieht so die Sache ein bisschen eng. Nein. Nicht am Anfang, der hatte keine Angst, als sie ihn bedroht haben, und auch keine Angst, als die diese Tat durchgeführt haben. Seine Wörter waren Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Fardun Samad. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und da sieht man die Standhaftigkeit des Glaubens. Und diese Standhaftigkeit kommt nur, wenn man einen starken Glauben hat. Und die Familie von Yasser. Eine ganze Familie. Eine Frau, die für den Islam ihr Leben geopfert hat, geschlagen wird, gefesselt und geschlagen wird, die sieht ihren alten Mann, wie der geschlagen wird, und ihren Sohn, wie der geschlagen wird. Und das ist ihre einzige Familie, die sie überhaupt hat. Sie soll nur von der Religion abtreten. Eine Frau, von der wir normalerweise denken, oh, schwaches Glied. Aber der Glaube hat gezeigt, dass diese Frau stärker als die meisten Muslime heutzutage sind. Und sie gaben, diese Sahaba, die Gefährten, sie gaben uns die besten Beispiele und Vorbilder in Standhaftigkeit und Opfern für diese Religion. Für La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und auch wenn es so weit ging, dass sie ihren Besitz, Körper und Seelen geopfert haben, weil die Religion das Wertvollste ist und das Teuerste ist. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie dann auch beschützt und sie siegen lassen. Wo sind diese ganzen Eindrücke und Beispiele und Vorbilder für uns Muslime heute? Unsere Vorbilder sind nicht mehr diese Gefährten. Unsere Vorbilder sind Kuffar, wa'iyadhu billah. Sind sogenannte Stars. Sind sogenannte Fußballer. Das sind unsere Vorbilder. Unsere wahren Vorbilder sind diese Leute, die ihr Leben, die ihre wertvollsten Sachen geopfert haben für La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie dann halt zur Belohnung ehrenhaft auf dieser Erde, und am Jenseits werden sie noch ehrenhafter sein. Liebe Geschwister, diese Leute, diese Kuffar, wo sind die heute? Die Mächtigen damals, wo sind die Tyrannen? Wo ist Pharao? Wo ist Haran? Wo ist Abu Jahl? Wo ist Karun? Wo sind die alle? Die Mächtigen, die Reichen. Wo sind die? Allah subhanahu wa ta'ala sagt jetzt im Koran: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَارًا عاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Einen jeden ergriffen wir für eine Sünde. Einen jeden ergriffen wir für seine Sünde. So sandten wir gegen einige von ihnen einen Sturm von Steinchen. Andere ergriff der Schrei. Mit anderen ließen wir die Erde versinken. Andere ließen wir ertrinken. Und nimmer ist es Allah, der ihnen Unrecht getan hat, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt. Wo sind die Völker von Ad und Thamud, die Allah geleugnet haben? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في